Hallo Leute, back. Wir sind zurück. I like the flip chart when I teach stuff like that. Ich mag den Flipchart, wenn ich solche Dinge unterrichte. You know, when my family played a game that's called activity in English. Wenn meine Familie das Spiel spielt, das Activity auf Englisch heißt. Yeah, it's like I think they have. Die Imagen in Ação, eu acho. Yeah. Acho que é Imagen in Ação. And you actually have to draw, and people have to guess it. Du musst etwas zeichnen und die Leute müssen es dann erraten. My family does not like to have me on their team. Meine Familie mag es nicht, wenn ich mit im Team bin. They said I can't design anything. I can't draw. Sie sagen, ich kann nicht zeichnen. Yeah, I can do whatever I want. Ja, ich kann tun, was auch immer ich will. My flipchart and my studio. Es ist mein Flipchart und mein Studio. Okay, I'm going to give you some also practical keys that for me have become very important. Ich gebe dir ein paar praktische Schlüssel, die auch für mich sehr wichtig geworden sind. First, relax. Erstens, relax, entspanne dich. Now listen, guys. A lot of thinking about what am I going to teach and record in this series. Hör zu, Leute. Ich habe viel darüber nachgedacht, was ich lehre und aufnehme in dieser Serie. And for me, I decided I would just simply like to share how I journey this thing out, how I walk it out. Und ich entschied, dass ich einfach teilen will, wie ich dies umsetze, wie ich es ausführe. So in the end, everything will complete itself perfectly. You know what he teaches, what I do. It will be a great package to help you. Walk with God. Am Ende wird sich alles perfekt vervollständigen, was er lehrt, was ich tue. Es wird ein großartiges Paket sein, das dir hilft, mit Gott zu gehen. Why is things so important? Warum ist dies so wichtig? Because not even God can write a message on a tense heart. Weil nicht einmal Gott eine Botschaft auf ein angespanntes Herz schreiben kann. You know why? Weißt du warum? Because it has to do with your choice. Es hat mit deiner Entscheidung zu tun. You know, you have to come to a place of complete relaxation. Du musst zur totalen Entspannung kommen. Physical, mental. Physisch und mental, emotional. Auch emotional. If you don't relax, the things that you experience with God are not going to have much impact on you. Wenn du dich nicht entspannst, werden die Dinge, die du mit Gott erlebst, keine großen Auswirkungen auf dich haben. Now, a little later, maybe I'll talk a little bit more about this. Später werde ich vielleicht noch ein bisschen mehr darüber sprechen. But don't, guys, don't jump out of bed, pick up your phone, read everything and then try to read your Bible and then run to work. It doesn't make sense. Leute, springt nicht einfach aus dem Bett, nehmt euer Handy und lest alles, versucht die Bibel zu lesen und dann rennt ihr zur Arbeit. Das macht keinen Sinn. Do you know the habit that I've established? Die Gewohnheit, die ich mir angeeignet habe. I think it's like this. It's forbidden, right? This sign means forbidden. Oh, okay, now it's kind of, yeah, this one is in math. No. You know, like the sign smoking forbidden. Oh, yeah. Dieses Zeichen bedeutet, es ist verboten. Yeah. So here is what I do. Well, I've learned that's very important for me. Hier ist, was ich tue. Es ist sehr wichtig für mich. Ich habe das gelernt. Okay, here are the little buttons. Yeah. Little camera. That's my phone. Look at this. Olha que desenho. Vamos lá. Look, I'm just doing a little simple thing and he's doing so perfect. Ich zeichne so ein einfaches Ding und er macht es so perfekt. Listen, in my time with God, the phone is forbidden. Hör zu, in meiner Zeit mit Gott ist das Telefon, das Handy verboten. Why? Warum? Because there is nobody who is going to be truly relaxed and connected if you're connected to your phone. Es gibt niemand, der richtig entspannt und verbunden ist, wenn du mit deinem Telefon verbunden bist. So you are connected to God, trying to connect to the phone, trying to connect to the whole world. How? Du bist mit Gott verbunden. Du versuchst dich mit dem Telefon zu verbinden. Du versuchst dich mit der ganzen Welt zu verbinden. Wie? Going to give you one of my most powerful revelations. Ich gebe dir eine meiner kraftvollsten Offenbarungen. The phone has a off button. Das Telefon hat eine Aus-Taste. It's the best and the most important button of every phone. Das ist der beste und wichtigste Knopf auf jedem Telefon. My phone never goes into the bedroom with me and never goes into my time with Jesus. Mein Handy kommt nie mit mir ins Schlafzimmer und kommt nie mit mir in die Zeit mit Jesus. Mache ich nicht. Wenn du mir mitten in der Nacht Nachrichten schickst, kannst du mich nicht aufwecken, weil mein Telefon nicht neben meinem Bett liegt. Aber ich mache etwas anderes. Wenn ich ins Bett gehe, dann schalte ich es tatsächlich aus. Ich lasse es nicht auf lautlos, ich schalte es aus. Wenn ich aufstehe, dann entspanne ich mich als erstes, verbinde mich mit Gott. Wenn all das erledigt ist, drücke ich diesen Knopf. So if you get a message from me at 4 in the morning, you can guess that I probably got up at 1 and spent 3 hours in prayer and then turned on my phone to work. Wenn du um 4 Uhr morgens von mir eine Nachricht hast, dann kannst du annehmen, dass ich um 1 Uhr aufgestanden, 3 Stunden gebetet habe, mein Telefon angeschaltet und angefangen habe zu arbeiten. It's gonna stay off. Es wird ausgeschaltet bleiben. And then I relax my body. Dann entspanne ich meinen Körper. I've learned to do heart breathing. Ich habe gelernt, mit dem Herzen zu beten. I bought myself a chair, which is right over there. Ich kaufte mir einen Stuhl, er steht gleich da drüben. It's so comfortable. Es ist so bequem. You need to learn completely relax, relax, relax, relax. Wir müssen lernen, uns vollkommen zu entspannen. Entspanne dich, entspanne dich, entspanne dich. Entspanne dich. Because otherwise, you know, God is trying to speak, but you can't hear anything because you're so tense. Sonst versucht Gott mit dir zu sprechen, aber du kannst nichts hören, weil du so angespannt bist. You need to find your own way to relax. Finde deinen eigenen Weg zum Entspannen. Maybe it's music. Vielleicht mit Musik. Maybe you simply have to Google how to physically relax and do breathing exercises. Vielleicht googelst du, was für Entspannungsmöglichkeiten es gibt. Du machst Atemübungen. But make this part of your time. Mach dies zu einem Teil deiner Zeit. Secondly, zweitens, take a notepad and pen. Nimm Papier und einen Stift. Paper and pen. Nimm Papier und einen Stift. Listen. Guys, these things that I'm sharing with you, I've done them for more than 40 years, every single day. Hört zu, die Dinge, die ich euch mit euch hier teile, habe ich mehr als 40 Jahre lang gemacht, jeden einzelnen Tag. Every day. Jeden Tag. So if you look right over there, wenn du dort drüben hinschaust, on my little table next to where I sit, there is paper and there's pen. Findest du Papier und Stift auf dem kleinen Tisch neben meinem Stuhl, auf dem ich sitze. Do you know why I do this? Weißt du, warum ich das mache? I do this because number one or A, it's an act of faith. Ich mache dies Nummer A, Nummer eins, weil ich es aus Glauben mache. Listen, when I spend time with Jesus, I expect him to speak to me. Wenn ich mit Jesus Zeit verbringe, dann erwarte ich, dass zu mir spricht. If you really believe that he's going to speak to you, but you've got nothing to write it down, you're going to forget it. Wenn du wirklich glaubst, dass zu dir sprechen wird, du aber nichts dabei hast, um es aufzuschreiben, wirst du es vergessen. And if you actually think that he really will speak to you, you need to write it down because later you have to go over it again. Und wenn du tatsächlich glaubst, dass zu dir spricht, musst du es aufschreiben, weil du später noch einmal da durchgehen musst. Come or we'll stay. Everything is fine. Alles ist gut. I'm going to disappear, but I'm going to come right back. Ich verschwinde schnell und bin gleich wieder zurück. I'm going to my little place of time with Jesus. Ich gehe zu meinem kleinen Platz mit Jesus. Look what I have here, people. Schaut Leute, was ich hier habe. I probably have in my cabinet over there. Vermutlich habe ich in meinem Schrank drüben. I must have about maybe 15 or 20 of those. Es müssen etwa 15 bis 20 von diesen Büchern sein. Look at this. Schau das an. My journey with Jesus. Meine Reise mit Jesus. Look at this. Schau das an. I mean, stuff that he speaks, prophetic stuff that he speaks. Dinge, die sagt, prophetisches, dass spricht. This one is almost brand new. This is a new one. Look, everything written down. Alles aufgeschrieben. And over there, I have a whole pile like this. Und dort drüben habe ich einen solch großen Stapel davon. So what do I do when he speaks or when I go to him, I expect him to speak. Was mache ich also, wenn spricht oder wenn ich zu ihm gehe? Ich erwarte, dass spricht. And I write it down. Und ich schreibe es auf. I'm going to show you something else. Ich zeige dir etwas anderes. I'll be right back. Bin gleich zurück. I have not only my notebook where I keep written down what he says to me. Ich habe nicht nur mein Notizbuch, in dem ich aufschreibe, was zu mir sagt. I have this too. Das habe ich auch mit dabei. This is too little to write on everything he says to me. Es ist zu klein, alles aufzuschreiben, was mir sagt. I tell you why I have this. Ich sage dir, warum ich das habe. Very, very important. Es ist sehr, sehr wichtig. Weißt du warum? Get it off your mind. Schaffe es aus deinem Kopf. Get what off your mind? Was lässt du aus deinen Gedanken los? Get it off your mind. Lass es los aus deinem Kopf, aus deinen Gedanken. Why do I have the little notepads? Warum habe ich diese kleinen Notizzettel? Ich bin ein menschliches Wesen. What happens? Was passiert? I spend my time with Jesus and suddenly thoughts come things that I have to do today. Ich verbringe Zeit mit Jesus und plötzlich kommt ein Gedanke, was ich heute tun muss. Now what happens? Was passiert? This will draw me away from my relaxed state and being time with Jesus. Dies zieht mich weg von meinem entspannten Zustand und von meiner Zeit mit Jesus. I write on a piece of paper and now it's gone. Ich schreibe es auf ein Stück Papier und weg ist es. Literally. Wortwörtlich. Yeah. That's awesome. Like, take Clayton to the dentist. For example, Beispiel, bring Clayton zum Zahnarzt. Eu tenho compromisso com o dentista. I write it down. Ich schreibe es auf. Gone. Es ist weg. Later I go back to it and figure it out. Später nehme ich das Papier und erledige es. People relax and then the things come to the mind. Leute entspannen und dann kommen Dinge in ihre Gedanken. And now they begin to think, oh, I've got to do this, I've got to do that, I've got to do the other. Und sie fangen an zu denken, ich muss das tun, ich muss jenes tun, ich muss das andere tun. Get it off your mind. Befreie deinen Kopf davon. So that's what I do. Das mache ich. You know, once I've done that, I just continue to spend time with Jesus. Wenn ich das gemacht habe, fahre ich weiter, Zeit mit Jesus zu verbringen. You know, for me, it's been such an important key. It's helped me so much. Für mich ist es so ein wichtiger Schlüssel. Es hilft mir so sehr. You know, once you come to a relaxed state where you're just at peace with God. Wenn du in diesen entspannten Zustand kommst, wo du einfach in Frieden mit Gott bist, what's gonna happen? Was passiert? You are such in such a place where he can write things on your heart so easily. Du bist in einem Zustand, in dem Gott so leicht Dinge auf dein Herz schreiben kann. Where you will absorb things in a very powerful way. Du wirst in einer sehr kraftvollen Art Dinge aufnehmen. You know, I've experienced this in any area of life. Ich erlebe dies in jedem Bereich des Lebens. Many times I literally had to grab people who translated for me and I had to stop them. Manchmal muss ich wortwörtlich die Leute, die für mich übersetzen, festhalten und sie stoppen. Relax. Entspanne dich. Calm down. Beruhige dich. They're like this and they try to translate for me. Sie sind so angespannt, wenn sie für mich übersetzen. It doesn't make sense. Es macht keinen Sinn. So if you can't have time with God in a relaxed state, wenn du mit Gott nicht in einem entspannten Zustand Zeit verbringen kannst, you need to figure this one out. Musst du das rausfinden. I'm gonna say something very radical. Ich sage hier etwas sehr Radikales. I personally believe, ich persönlich glaube, if you only have 40 minutes, let's say the only thing you have, 40 minutes. Nehmen wir an, dass du nur 40 Minuten Zeit hast. If it takes you 30 minutes to relax, du brauchst 30 Minuten, um zu entspannen, that only leaves you 10 minutes with God. Dann hast du nur 10 Minuten mit Gott. I believe it is more valuable to take 30 minutes to relax and spend 10 minutes in his presence relaxed than to have 40 minutes with him in a tense state. Ich denke, dass es wertvoller ist, 30 Minuten zum Entspannen zu verbringen und dann 10 Minuten entspannt mit Gott in seiner Gegenwart, als angespannt 40 Minuten mit ihm zusammen zu verbringen. Because 40 minutes in a tense way with God doesn't do anything for you. 40 Minuten in einer angespannten Art und Weise mit Gott zu verbringen, bringt dir nichts. You walk through a day stressed. Du gehst gestresst durch den Tag. So, what has religion done? Was hat Religion getan? Religion said, 40 minutes with God, doesn't matter what. Religion sagt, 40 Minuten mit Gott, egal was passiert. 30 minutes relaxing, that's a waste of time. 30 Minuten Entspannung, das ist Zeitverschwendung. It makes no sense. Es macht keinen Sinn. You know, once you understand that how quality time you have with him is the most important thing. Wenn du das verstehst, wie du mit ihm Qualitätszeit verbringst, das ist das Wichtigste. So for me, if, it doesn't matter how long I need to relax, I'm not going to truly connect until I am in a place of inner peace. Für mich spielt es keine Rolle, wie lange ich entspanne. Ich verbinde mich erst dann mit Gott, wenn ich im inneren Frieden bin. Só faz sentido passar tempo com Deus se de fato eu tiver chegado nessa paz interior. I'm going to talk about something that I believe a lot of Christians struggle with. Ich spreche über etwas, wovon ich denke, dass viele Christen zu kämpfen haben. I hope you understand this word, Matthias, but I believe you do wondering, the wondering mind. You know, not the wonder, there's another wonder. Yeah, yeah, the wondering is the walking around, the wondering mind. I don't even know if you write it with an O or an A. Do you know Daniel? Wondering. The wondering mind. No, it's the same. Yeah, it's the same word. You know, like spelling, but it's the meaning is different. Okay. Yeah. Der umherschweifende Geist, die umherschweifenden Gedanken. Yeah. With an A, wondering. Ah, it's okay. Wondering. I thought so. Okay. Yeah, because wondering mind is you are wonder of God. Wonder, yeah. Der umherschweifende Geist. Okay, so look at this. Schau das an. I think this is something that everybody struggles with. Ich denke, dass alle damit zu kämpfen haben. Als ich mit Debbie nach Thailand ging, was wir seit vielen Jahren machen wollten, etwa vor 3 Jahren, and we had a wonderful time. I recommend Thailand for everybody. Wir hatten eine wundervolle Zeit. Ich empfehle Thailand für alle. Daniel, we should go there. Daniel, wir sollten dorthin gehen. You know, it's one of the best foods in the world. Das beste Essen auf der Welt. Beautiful beaches and very cheap and very nice. Schöne Strände, sehr günstig und sehr nette Menschen. Passagem um pouco mais cara, mas as coisas lá na Tailândia são bem baratas. So we had a really, really good time. Wir hatten eine wirklich gute Zeit. And we were flying back home. Wir flogen zurück nach Hause. And I kind of had the desire, Jesus, before I leave Thailand, I want to share your goodness with somebody. Ich sagte, Jesus, bevor ich nach Hause komme, will ich deine Güte teilen. And at the airport, we met somebody. Am Flughafen trafen wir jemanden. A woman from Singapore. Eine Frau von Singapur. She was, I think, 30 years old. Sie war ungefähr 30 Jahre alt. Very intelligent businesswoman. Eine sehr intelligente Geschäftsfrau. And she was looking for God in Eastern religion. Sie suchte Gott in östlichen Religionen. Until today I'm in contact with her. Bis heute bin ich mit ihr in Kontakt. She has not yet officially, as far as I know, given her life to Jesus. Sie hat bis heute nicht offiziell ihr Leben Jesus übergeben. But we talk about God and Jesus. She's very, very hungry. Wir sprechen über Jesus und Gott. Sie ist sehr hungrig. She said the most difficult thing she's done in her entire life. Sie sagte, das Schwierigste, das sie in ihrem ganzen Leben gemacht hat, is when she went to one of those Buddhist monasteries, you know, where you have to come to the place of complete nothingness. Ist, als sie in ein buddhistisches Kloster ging, wo du an den Punkt totaler Leere kommen musst, ein im Nichtsein. She said it was almost impossible. It took 2 weeks. Sie sagte, dass es fast unmöglich war. Sie brauchte 2 Wochen. So I think this is a very terrible mistake what the Eastern religion teaches us. Ich denke, dass dies ein schrecklicher Fehler ist, was die östlichen Religionen uns lehren. You know, I don't think we've really understood how to deal with a wandering mind. Wir haben nicht wirklich verstanden, wie wir mit einem umherschweifenden Geist umgehen sollen. So how have I conquered this? Wie überwinde ich das? Because the truth is, we all have to face it. Every one of us. Die Wahrheit ist, dass wir alle uns dem stellen müssen. Jeder von uns. I think, and this is just my personal opinion. Meine persönliche Meinung ist, that I even have a disadvantage. Dass ich sogar einen Nachteil habe. Because I'm a very electric, excited, like energetic person. Weil ich eine sehr energetische, energiegeladene Person bin. Acelerado, faz de tudo. It's a character in the movie. Yes. Last week I found a new Red Bull flavor here from Brazil. Yeah. Letzte Woche fand ich eine neue Sorte Red Bull in Brasilien. So I bought it for Debbie because she likes Red Bull. Ich kaufte es für Debbie, weil sie es mag. So she opened it and I said, "Do you like it?" Sie öffnete es und ich fragte, magst du es? I smelled it. Ich roch daran. She said, "Here, try it." Sie sagte, koste. I said, "No." Ich sagte, nein. I smelled it. I said, "It smells strange." Ich roch daran und sagte, es riecht komisch. So I took a tiny, tiny little sip, just ich nahm einen ganz, ganz kleinen Schluck. Oh, she said, "Oh my God, how are we gonna catch up with you the next week?" Sie sagte, oh mein Gott, wie werden wir dich nächste Woche einholen? andar na mesma passada pela próxima semana agora. So, the wandering mind is something I actually had to and have to conquer every day. Ich muss mit dem umherschweifenden Geist umgehen und ihn täglich besiegen. So, here's what I've learned. Here's my key. Hier ist, was ich gelernt habe. Hier ist mein Schlüssel. Use it. Gebrauche ihn. Use the wandering mind. Gebrauche den umherschweifenden Geist. What have we done? We fought it. Was taten wir? Wir bekämpften ihn. We rebuke the devil. Wir weisen den Teufel zurecht. It's not the devil. Es ist nicht der Teufel. We try to fight it. Wir versuchen, ihn zu bekämpfen. You know, I've learned to use it. Ich lernte, ihn zu gebrauchen. How? Wie? So I'm sitting in my chair, ich sitze in meinem Stuhl, trying to relax, spending time with Jesus, entspanne und verbringe Zeit mit Jesus. And suddenly my mind wanders to Brazil. Plötzlich schweift mein Geist ab nach Brasilien. To Mateus. Zu Matthäus. Was mache ich? In diesem Moment gebrauche ich ihn. I said, Father, I thank you so much for Matthäus. Vater, ich danke dir so sehr für Matthäus. What an incredible son you've given me. Was für ein unglaublicher Sohn. May today he experience your kindness. Möge er heute deine Güte und deine Freundlichkeit erfahren. I go right back to my time with Jesus. Und ich gehe zurück zu meiner Zeit mit Jesus. So suddenly my mind wanders to the thing that we have to fix in Natal at the orphanage. Dann wandert mein Geist nach Natal, was in unserem Waisenhaus erledigt werden muss. I'm not gonna fight that thing. Ich kämpfe nicht dagegen an. I said, Lord, are you trying to speak to me about the orphanage in Natal? Herr, versuchst du mit mir über das Waisenhaus in Natal zu sprechen? If you want, I'm here to listen. Wenn du das willst, ich bin hier, um zuzuhören. But if he doesn't say anything, wenn er nichts sagt, I say, thank you that we can save the children there. Sage ich danke, dass wir dort die Kinder retten können. And I literally right go back to my time with Jesus. Und ich gehe wieder zurück zu meiner Zeit mit Jesus. Ela voltou para o relacionamento com Jesus. So I've learned something very powerful. Ich habe etwas sehr Kraftvolles gelernt. Sometimes my wandering mind is actually a little poke from the Holy Spirit to take me to a direction. Manchmal ist mein umherschweifender Geist ein kleiner Schubs vom Heiligen Geist, um mich in eine Richtung zu bringen. So I say, Holy Spirit, are you trying to take me there? Then I will go. Heiliger Geist, versuchst du mich dorthin zu führen? Dann gehe ich. But if it's not you taking me there, wenn nicht du es bist, der mich dorthin führt, then I will simply say thank you and come right back. Sage ich einfach danke und komme gleich wieder zurück. Never, never, never fight it. Kämpfe nie dagegen an. 2 days ago has been an exciting, exciting, exciting day. Vor 2 Tagen war ein spannender, spannender, spannender Tag. We've lived here in Brazil for 7.5 years. Wir leben hier in Brasilien seit 7.5 Jahren. Clayton cannot leave Brazil, he doesn't have a passport yet. Clayton kann Brasilien nicht verlassen, er hat noch keinen Pass. So we've had a new son for 1 year and 8 months. Nun haben wir Clayton, den neuen Sohn, für 1 Jahr und 8 Monate. And his brothers never saw him. Und seine Brüder haben ihn noch nie gesehen. And 2 days ago they all bought the tickets to come here to Brazil. Vor 2 Tagen kauften sie alle Tickets, um nach Brasilien zu kommen. So they will come with the 2 wives. Sie kommen mit ihren beiden Frauen. We're going to have 9 days together. Wir haben 9 Tage zusammen. Meet the new brother. Sie werden ihren neuen Bruder treffen. So you guess. Du ratest? Denke. At night I get the message. We bought the tickets. We are coming. In der Nacht bekam ich eine Nachricht. Wir kauften die Tickets. Wir kommen. I'm a father. Ich bin ein Vater. So in the morning I spent time with Jesus. Am Morgen verbrachte ich Zeit mit Jesus. So where does my mind go? Wohin ging mein Geist? My boys are coming. What are we going to do? What are we going to do? What are we going to plan? Let's go there. Let's go here. Let's go the other. Meine Jungs kommen. Was werden wir machen? Was werden wir unternehmen? Wohin werden wir gehen? I can spend 1 hour letting my mind wander. Ich kann eine Stunde meinen Geist umherschweifen lassen. Weißt du, was ich mache? I simply use it. Ich gebrauche ihn einfach. I say, Father, you are such a kind God. Vater, du bist so ein freundlicher Gott. You made it possible for me to have time with my sons and connect with their brothers. You are so good. Thank you. Du hast es möglich gemacht, dass ich mit meinen Söhnen zusammen sein kann und sie mit ihren Brüdern verbinde. Du bist so gut. Danke dir. What a kind, wonderful father you are. Was für ein freundlicher, wunderbarer Gott du bist. And then I just go back hanging out with my God. Dann gehe ich zurück und hänge mit Gott ab. So this is what have been keys to me. Das waren für mich Schlüssel. This is how I live my every morning. So so lebe ich meinen Morgen mit Jesus. I trust that all of these lessons are really helping. Ich vertraue, dass alle diese Lektionen dir helfen. Estou confiante, na verdade, de que todas essas aulas vão ser muito úteis para vocês. You know, to my own embarrassment, I have to say. Zu meiner eigenen Beschämung muss ich sagen, I've never shared these things with anybody. Ich habe das noch nie mit irgendjemandem geteilt. Because I didn't want to. I never thought about it. Nicht weil ich nicht wollte, ich habe nicht daran gedacht. Nunca me veio essa ideia de compartilhar essas coisas. I realized I should have shared it because it's my life. Ich realisierte, dass ich es hätte teilen sollen. Es ist mein Leben. But now I'm glad we can. Jetzt bin ich froh, dass wir es tun können. Keep enjoying watching the lesson. Weiterhin viel Spaß an den Lehreinheiten.